Ja, ich habe tatsächlich eine sehr lange Abbruchkarriere von Informatikversuchen hinter mir. Gehen gehört, Oldenburger Wissensstadt. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Für euch am Mikrofon sitzen Dr. Bianca Brüggen und Jens-Steffen Scherer. Wir sind Science Slammer, kommen selbst aus der Forschung und wir lieben es, über Wissenschaft zu sprechen. Forschende genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Man glaubt ihnen. Aber wer sind eigentlich die Menschen hinter der Forschung? Was kann Wissenschaft alles leisten und was auch nicht? Diesen und weiteren Fragen werden wir in diesem Podcast auf den Grund gehen. Das machen wir aber natürlich nicht alleine, sondern immer zusammen mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler aus der Region. Für unsere Premierenfolge haben wir heute Ira Diethelm zu Gast, Professorin für Didaktik der Informatik an der Uni Oldenburg. Ira, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, schönen Dank, dass ich heute hier sein kann. Wir haben natürlich ein bisschen über dich recherchiert, um dich grob kennenzulernen, denn du sitzt jetzt hier als Professorin in der Informatik, hattest auch selber schon Informatikunterricht in der Schule, den hast du aber gleich abgewählt. Wie passt das zusammen? Ja, ich habe tatsächlich eine sehr lange Abbruchkarriere von Informatikversuchen hinter mir. Ich habe angefangen, aber mit etwas sehr Positivem, nämlich ich glaube, es war die 6. Klasse, genau konstruieren kann ich das nicht mehr, hatte ich eine Projektwoche und dort hat eine Lehrkraft, also ein Lehrer, hat dann seinen eigenen ZX81 mitgebracht und wir saßen da mit ein paar Kindern, ich glaube sechs Kindern drumherum und haben uns dann einen Ast gefreut, wenn irgendwie der Rechner das getan hat, was wir ihm gesagt haben, zum Beispiel Printline, Newline, Printhendo, Hello World, so das Übliche. Und das fand ich ganz fantastisch. Ich habe dann auch in der 8. Klasse eine Computer-AG gewählt, habe die aber auch relativ schnell wieder abgewählt, weil da irgendwie nur so komische, kryptische Sachen gemacht wurden, die mir irgendwie gar nichts sagten und wo ich auch gar keinen Sinn drin sah und habe dann lieber eine Chemie-AG angewählt. Was meinst du zum Beispiel? Sorry, wenn ich einmal dazwischen gehe. Was waren solche kryptischen Dinge? Die haben sich dann darum gekümmert, dass der Rechner, ich sag mal, so eine Spirale zeichnet, zum Beispiel sowas zu programmieren. Da hat mir irgendwie der Sinn gefehlt. Ja. Verständlich. Und das war es irgendwie nicht. Und dann habe ich dann gedacht, ich habe dann in der Zwischenzeit, aber meine Eltern überredet mir einen C64, der kam damals dann auf den Markt, für irre viel Geld, 648 Mark waren das, zu kaufen. Und dann habe ich Computerspiele natürlich auch selbst gespielt, aber eben auch versucht, selber welche zu programmieren, so ganz einfach, so Text-Adventures, damals mit Basic. Das war natürlich alles ziemlich lahm, aber es war etwas, was man eben selber gemacht hat oder man hat irgendwelche Listings aus so Zeitschriften abgetippt und hat dann das Gefühl, man kann irgendwie was machen und es leuchtet und es blinkt. Es macht Spaß und man konnte sich mit anderen drüber austauschen. In der 11. Klasse habe ich dann auch Informatikunterricht wieder belegt. Das war dann die nächste Möglichkeit, die ich gehabt hätte. Und dort war ich das einzige Mädchen im Kurs und aber auch gleichzeitig die Beste im Kurs. Und dort haben wir aber auch vergleichsweise sinnfreie Sachen gemacht, nämlich dem Rechner beizubringen, wie man Wurzel 2 zum Beispiel bestimmt. Und das fand ich auch sinnfrei, weil mein Taschenrechner das ja auch viel besser kann. Und den habe ich auch ganz gerne auseinandergenommen. Ich hätte gerne verstanden, was in diesem Taschenrechner drin ist, aber das wurde leider nicht erklärt. Also habe ich das wieder abgewählt. Naja, und immer so weiter. Und dann habe ich irgendwie Mathematik studiert, mit dem Fach Informatik, da ging es mir dann so ähnlich. Und habe dann eben Lehramt studiert für Mathematik und Chemie. Und im Referendariat war gerade so das Jahr 2000, der IT-Hype, der tobte draußen. Und in der Schule haben die Kinder immer noch mit Pascal die Wurzel 2-Geschichte programmiert und dachte ich, das kann doch so nicht weitergehen, ich muss dagegen was unternehmen. Habe meine Eltern gefragt, ob sie mir noch mal ein, zwei Semester Informatikstudium finanzieren und sie haben ja gesagt und dann habe ich Informatik als drittes Fach nachstudiert. So, das war's sozusagen in einer langen Kürze. Wahrscheinlich gibt es in Deutschland auch nicht allzu viele Professorinnen für Informatik, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob du dazu Zahlen hast. Also zur Informatik, zum Fachwissenschaft Informatik habe ich jetzt gerade keine Zahlen. Über den Daumen würde ich aber sagen, es liegt irgendwo zwischen 10 und 15%. Ja. Für Didaktik der Informatik kann ich es ziemlich genau sagen. Also ich war ganz lange die einzige Frau mit so einer Professur in Deutschland. Deswegen war ich ja auch in fast jedweden Gremien immer auch dabei, dass dann eben auch sozusagen die Seite der positiven Diskriminierung, dass man damit ganz viel Zeit auch verbringen muss, obwohl das auch schön ist, wenn man dann mitgestalten kann. Ja. Inzwischen hat sich das zum Glück geändert. Also wir sind jetzt 4, also in Hamburg, Dresden, Göttingen und Oldenburg sitzen Frauen auf solchen Professuren. Und das ist, und in Hildesheim vertritt eine Frau gerade. Insofern ist es schon, also gerade Niedersachsen ist jetzt gerade vorne, was die Frauenquote unter den Informatikdidaktikern angeht. Hier sind wir dann jetzt im Moment 3 von 4. Das ist schon eine Menge. Ja, also es ist, aber ich, es wird besser. Ne? Also wir sind dabei, auch unter den Studienanfängerinnen, die Quote der Frauen steigt leicht, auch unter den fachwissenschaftlichen Studierenden steigt leicht an, aber es ist natürlich noch lange nicht über dem Berg. Ja. Ja, das wird unter anderem auch deswegen besser, weil du dich zum Beispiel und auch andere sich für She Transforms IT einsetzen. Ein sehr schönes Projekt, vielleicht möchtest du uns davon kurz erzählen, was da die Idee hinter ist. Also die Idee bei She Transforms IT ist erstmal natürlich eine Sichtbarkeit, dass wir auf das Thema aufmerksam machen, aber es ist eher als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen wird. Es geht nicht darum, die Frauen insofern zu fördern, dass man sozusagen quasi die armen Frauen jetzt unterstützt, ne? Sondern es geht darum, das System zu verändern. Also sozusagen, das ist nicht irgendwie Fixed Women, sondern Fixed System. Wir wollen breit angelegt auf verschiedensten Ebenen in der Politik, in der Bildung, auf wirtschaftlichen, in Unternehmen dafür sorgen, dass der Shift weitergeht. Also ich will nicht sagen, dass er stattfindet, der hat auch schon zum Teil stattgefunden, aber dass der Shift deutlich weitergeht, dass es eben als auch eine Entwicklungsperspektive angesehen wird, dass so ein Unternehmen zum Beispiel auch natürlich neben dem gesellschaftlichen Effekt auch viele einfach auch durchaus finanzielle Vorteile davon hat, wenn sich zum Beispiel die eigenen Produkte besser an Frauen verkaufen oder wenn es auch als diverser wahrgenommen wird. Das fängt aber auch mit der Schule an, dass wir einfach nicht nur die Möglichkeiten schaffen, dass Mädchen auch Informatikunterricht, Klammer auf, wenn sie denn unbedingt wollen, Klammer zu, Informatikunterricht haben können, so wie ich mich ja irgendwie immer wieder dazu bewegt habe und dann doch wieder rausgeflogen bin. Ich bin ja nicht rausgeflogen, weil es mir irgendeiner verboten hat, in diesen Kursen teilzunehmen, sondern die äußeren Rahmenbedingungen, und das geht natürlich auch damit einher, dass diese Gruppen, in denen ich da war, eigentlich sozusagen fast immer die einzige Frau unter ganz vielen Männern bin und man sich dann auch ganz viel dummes Zeug anhören muss. Ne? Also zum Beispiel im Informatik-Erstsemester, so sitzt man dann in so einem Computerraum und wartet auf den Dozenten, der da gerade noch was vorbereitet, und das typische Verhalten ist, dass die männlichen Kommilitonen fangen erstmal an, schon auf diesen Tastaturen rumzuhacken, und Frauen oder ich gucken sich das erstmal an und warten erstmal ab, was jetzt passiert, was überhaupt das Thema ist. Ne? So, das wird dann aber missinterpretiert als Unfähigkeit, und dann rutscht auch schon mal jemand doch sehr dicht einem auf die Pelle und sagt, ich bin der Josch, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Ach, danke schön. Genau, ne? Also dieses Mansplaining, das verfolgt einen überall hin. Und das muss man schon eine Weile aushalten können. Und deswegen, und das muss einfach nicht sein. Und deswegen diese Initiative She Transforms IT will eben einfach auch dafür sorgen, dass so ausgrenzende Mechanismen, zum Beispiel in der Werbung, das kann vor allen Dingen über die Bildsprache passieren, in Schulbüchern, in Werbung, natürlich auch durch den Zugang zu Bildung, zu bestimmten Schulfächern, dass sich Mädchen zum Beispiel bei einem Pflichtfach Informatik, müssten sie sich ja gar nicht entscheiden. In dem Moment, wo ich irgendwas entscheiden muss, bin ich auch immer wieder solchen Ausgrenzungen unterlegen. Irgendwelche Verwandten reden mir davon ab, dass ich das machen könnte. Oder Eltern wählen einfach für das Mädchen dann, was weiß ich, Französisch und irgendeinen anderen Kurs anstelle von Informatik. Ne? Also das ist sozusagen in dem Moment, wo ich wo ich erlaube, dass man sich dagegen entscheidet. Das ist eigentlich das, was wir auch mit der Initiative vermeiden wollen oder sozusagen darauf aufmerksam machen wollen, dass wir hier ja einfach die Mädchen darin unterstützen, dass keine Steine in den Weg gelegt werden, also dass sie rausgeräumt werden. Ist das jetzt auch selbst in den Informatik-Schulbüchern so? Oder hast du da ein Beispiel, dass dann da immer der Mann der ITler ist? Oder wie bildet sich das? Also erstmal sind natürlich die meisten Bücher generell im generischen Maskulinum geschrieben. Und das zieht sich dann natürlich auch durch die Aufgaben durch. Ich habe jetzt keine Analyse damit so durchgeführt, aber ich denke, würde ziemlich schnell rausfinden, dass bestimmt in Schulbüchern, sagen wir mal, männliche Vornamen in solchen Aufgaben in Informatikbüchern häufiger vorkommen als Frauenvornamen. Das glaube ich, das lässt sich relativ leicht finden. Da hatte ich jetzt einfach noch keine Zeit, meine Zeit dafür zu opfern. Aber tatsächlich, es gibt, ich habe neulich ein Schulbuch, ich weiß aber leider nicht mehr welches, gesehen, wo als Beispiel für Automatisierung dann zum Beispiel der Staubsaugroboter fährt. Naja, und was ist dann zu diesem Staubsaugroboter als Bild ist irgendwie eine Frau, die dann irgendwie auf dem Sofa sitzt und Zeitung liest oder ein Buch liest. Das ist dann sozusagen die Entlastung. Ne? Also ganz subjektiven, subtilen Schiene läuft dann, dann muss die Frau halt nicht mehr das machen. Das hat man an ganz vielen anderen Stellen auch. Die Europäische Kommission hat neulich einen Werbespot gedreht, wo es auch irgendwie um Digital Transformation von, weiß nicht, Single Market oder irgendwas ging. Und da kommt so die ersten 3/4 des Spots kommen nur so total dynamische, diverse Männer vor, verschiedenste Hautfarben und Haarlänge, aber trotzdem alles Männer, die dann total kreative Jobs haben und total spannende Sachen machen, aber es sind alles Männer und dann am Ende kommt dann irgendwie so eine Frau mit Stöckelschuhen vor einem Serverschrank und dann die auch noch kniet, glaube ich, mit so einem Spruch, und wir wollen auch mehr Frauen in der IT haben. Also haben wir am Ende nochmal eingebaut, weil wir müssen. Das war also ganz schlecht gemacht, wo ich gedacht habe, da haben sie die, hat eigentlich irgendeine Frau diesen Spot vorher mal zu sehen gekriegt. Das wäre ganz schön gewesen, wenn man da einfach ein bisschen mehr sensibel ist. Und es gibt auch gute Beispiele, die man hier in Deutschland auch übernehmen könnte. Also zum Beispiel in England gibt es eine allgemeine Werbeaufsicht, die zu stereotype Werbung verbietet. Zum Beispiel hat die den Werbespot für den neuen E-Golf dort vom Markt genommen, weil der im Prinzip genauso funktioniert. Es werden Männer gezeigt, die Berge besteigen und tollen Sport machen, obwohl sie nur ein Bein haben. Und dann der E-Golf fährt dann an einer Frau, die auf einer Parkbank neben einem Kinderwagen sitzt und ein Buch liest, vorbei. Und die genießt dann den Fahrtwind und die Stille dieses Fahrzeugs. Also das kann man natürlich aber auch mit anderen, also die haben auch zum Beispiel eine Philadelphia-Werbung verboten, wo sich Männer dumm mit einem Baby anstellen, ne? Also das hat nicht nur immer was mit Technik zu tun, sondern auch da... Und funktioniert auch in beide Richtungen. Also die Diskriminierung kann halt auch eben in beide Richtungen. Genau. Ja, natürlich. Genau, es ist ja auch sozusagen, wenn sozusagen suggeriert wird, dass sich Männer immer dumm mit Babys anstellen, dann ist das natürlich auch ein Ausdruck dessen oder eine Unterstellung dessen, dass sich Männer in Erziehungsberufen nicht eignen. Ja, zum Beispiel, ich habe einen Studenten, der wollte eigentlich gerne Geburtshelfer werden, hat aber das seinem sozialen Umfeld und so weiter nicht vermittelt gekriegt, dann in Häkchen Hebamme zu sein. Ja, liebe Ira, bevor wir uns jetzt über deine Forschung unterhalten und das, was du eigentlich im Alltag so machst, ist es natürlich Zeit für das Fachwort des Tages. Jeder Gast bringt uns nämlich einen Begriff aus der eigenen Forschung mit und Bianca und ich haben dann die ehrenvolle Aufgabe zu erraten, was damit gemeint sein könnte. Also Ira, was hast du uns heute mitgebracht? Die symbiotische Implementationsstrategie. Das klingt gut. Symbiose kennen wir ja aus der Biologie, oder? Ja, das sagt uns noch was. Implementieren kriegen wir auch noch hin. Strategie, also die Einzelteile sind uns klar. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich glaube, das ist der Ansatz, dass wenn man eine neue Technologie versucht, irgendwie vertraut zu machen, dass man das in Symbiose, also in Einklang tut mit dem, was es bisher schon gibt. Also wenn man da quasi eine neue Technik wie so ein Alien vorstellt und man stellt das sehr befremdlich irgendwie dar und macht nicht den Alltagsbezug und die Verbundenheit vielleicht mit schon anderen bestehenden Technologien klar, dann könnte das problematisch für die Akzeptanz sein. Und wenn man es denn tut, hat man bessere Erfolgschancen, das zu implementieren. Vielleicht sogar ganz spezifisch im Unterricht zu implementieren. Ich würde dann schätzen, dass es die Symbiose ist zwischen im Prinzip das, was deine Arbeit ausmacht, von verschiedenen Menschen, die sich zusammen eine Strategie überlegen, wie sie etwas Neues und zum Beispiel eben den Umgang mit der IT in der Gesellschaft implementieren wollen. Die symbiotische Implementationsstrategie wurde entwickelt im Bereich der Unterrichtskonzeption zu Chemie im Kontext, wo es darum ging, eben neue Art zu unterrichten, zu implementieren, ein Vorgehen, neue Methodik, neuen Ansatz überhaupt, nicht sozusagen weg von den Fachkonzepten, sondern erstmal, sagen wir mal, in der Chemie kann man es immer ein bisschen besser erklären als in der Informatik, sozusagen nicht jetzt Atome als erstes zu nehmen und das irgendwie zu vermitteln, sondern sagen wir mal Seife. Ne? Woher weiß der Schmutz, die Seife, was der Schmutz ist? So. Und dann sozusagen von diesem Kontext Seife und Schmutz loszugehen und sagen, okay, was passiert da chemisch eigentlich drin? Und dieses Verfahren sozusagen zu nehmen, die Lehrkräfte auch daran zu gewöhnen, diesen Unterricht quasi irgendwie auf den Kopf zu stellen, wenn man so will. Wir denken ja auch vielen so Bauklötzchen-Metapher. Ne? Wir haben so Basismodule und Aufbaumodule und so weiter. Insofern ist es die Grundlagen und dann das Aufbauwissen. Und oft kommt das Spannende erst obendran. Und dann hat man vorher im Unterricht schon ganz viel Zeit und ganz viele Kinder eben auch verloren mit so vermeintlich langweiligen theoretischen Sachen. Und das Spannende kommt am Ende und dann weiß keiner mehr, dass das was damit zu tun hat. Insofern die Motivation einfach zu schaffen für einen spannenden Zusammenhang. Und dann, also zum Beispiel jetzt auch in der Informatik, dann nicht erstmal nur irgendwie eine Programmiersprache zu lernen, also irgendwie das mit diesen Spiralen, ne, das, weshalb ich da damals alles abgewählt habe, sozusagen nicht sozusagen erst die Grundlagen, sondern gleich anzufangen mit, hey, wie funktioniert eigentlich Alexa? Ne? Oder es gab mal eine Werbung in Amerika, hey Google, what is a Whopper? Und dann sind die ganzen Smart Home Geräte angesprungen und haben dann erklärt, was der Whopper ist. Nach einer halben Stunde hat Google das abgestellt. Da konnte man nicht mehr diesen Werbespot hat nicht mehr funktioniert. Da kann man natürlich ganz toll erklären, entstehen ganz viele Fragen, wie funktioniert das, darf Google das überhaupt, darf Burger King das überhaupt und so weiter, was steckt da überhaupt dahinter, warum benutzen, machen die das so. Ne? Dann, also dann kommt ein ganz großer Block an Fragen und Motivation. Die Kinder können sich das dann selbst erarbeiten. Quasi im Optimalfall muss der Lehrer gar nicht mehr so viel machen. Und diesen Unterricht dann so umzustellen, das geht mit einer symbiotischen Implementationsstrategie, denn die Lehrerbildungsforschung hat gezeigt, dass Lehrkräfte im Zweifelsfalle immer so unterrichten, wie sie selbst unterrichtet wurden. So, und dann ist natürlich Innovation ein echtes Problem. Ja. Und das geht so, dass wir dann das funktioniert so, oder die Chemiker haben das rausgefunden, dass das so funktioniert. Ilka Parchmann, die auch in Oldenburg war, gehörte auch zu denen. Wenn man immer mindestens zwei Lehrkräfte von einer Schule nimmt, dann ein paar Lehrer von verschiedenen Schulen, ein paar Expertinnen und Experten noch dazu und dann die gemeinsam diesen Unterricht, zum Beispiel ausgehend von so einem mit der Seife oder eben mit dem Hey Google, what is a Whopper, anfangen zu planen und dann das auszuprobieren, zu reflektieren, hat es bei dir geklappt, ja, hat es bei mir nicht geklappt, dass man nicht so alleine ist, sondern dass man gemeinsam in der Gruppe sich alle halbe Jahre spätestens, aber eigentlich alle 6 Wochen trifft und den Unterricht gemeinsam entwickelt und dann das implementiert, um so eine Grundhaltung zu verändern. Letztendlich könnte man es dann auch als Anwendungsorientierung vielleicht bezeichnen oder Projektorientierung. Also diese beiden Begriffe sind in der Fachdidaktik doch sehr belegt mit anderen Sachen. Projektorientiertes Arbeiten hat zumindest in der Informatik sehr viel mit einfach was produzieren, programmieren zu tun und das mit dem Smart Home Sachen, das sind eigentlich eher auch Dinge, die Richtung verstehen gehen, aber natürlich auch so kleine Sachen selber machen, sozusagen die Kinder zu befähigen, wirklich kleine Sachen zu programmieren, dass wenn, was weiß ich, wenn man, also ein beliebt ist auch so eine Elternalarmanlage, die in sozusagen zu überlegen, was müsste ich eigentlich bei mir zu Hause für Sensoren verkabeln und dann, dass ich in meinem Zimmer dann irgendeine Lampe angeht, wenn auf dem Flur meine Eltern rumlaufen. Und an welchen Dingen könnte ich das eigentlich erkennen, weil es irgendwie eine Erschütterung gibt oder weil es Krach macht oder weil Entfernungssensoren und dann die Daten zu interpretieren und dann eben in irgendwas Automatisches zu übersetzen. Aber das wäre jetzt, da kann man natürlich auch als projektorientiert bezeichnen, aber naja, bei uns läuft das eben unter Kontext. Und die Lehrerinnen und Lehrer dahin zu kriegen, das eben auch zu tun, die Strategie, dass man sich da alle paar Wochen trifft, gemeinsam in der Gruppe so ein bisschen an die Hand nehmen und jeder sich aber als eigener Experte zu sehen, also die Lehrkräfte, die da mitmachen, werden als Experten für ihre jeweiligen Schülerinnen und Schüler wahrgenommen. Und es ist nicht so, dass wir Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker da denen irgendwas aufdrücken, sondern wir bringen dann andere Expertise ein. Tatsächlich würden wir sehr, sehr gerne über das Projekt IT to School noch mit dir sprechen in der verbleibenden Zeit. Möchtest du uns da einmal zusammenfassen, was die Idee ist? Also es steckt schon im Namen, aber natürlich steckt noch sehr, sehr viel mehr dahinter. Das ist ein Unterrichtsmaterialpaket, das wir durch Unterstützung durch die Wissensfabrik e.V., das ist ein Verein, entwickelt haben. Und zwar ist die Zielgruppe dieses Projekts fachfremde Lehrkräfte. Die Wissensfabrik hat schon an vielen Stellen in anderen MINT-Themen und auch in weiteren anderen Themen festgestellt, es gibt manchmal Lehrstellen sozusagen in der Schule, wo ein bestimmter Mangel herrscht. Zum Beispiel jetzt in dem Fall informatische Bildung. Ist sozusagen die Lücke. Und es gibt aber in Schule auch Menschen, die sagen, ja, ich weiß, da muss man eigentlich was machen, aber ich weiß nicht so richtig wie. Und dann gibt es Unternehmensvertreter oder andere Freiwillige, die von außen kommen und sagen, ich würde euch gerne unterstützen. Und ich weiß vielleicht sogar auch was zu dem Thema, aber ich weiß echt nicht, wie man das im Unterricht umsetzt. Und genau diese Lücke, wie man das dann im Unterricht umsetzt, das soll dieses Projekt bieten. Das heißt, wir haben dort Unterrichtsmaterial, das fängt an mit so ganz einfachen Sachen zur Informationsübertragung, nämlich, dass man eine Nachricht blinzelt. Ne? Wir alle wissen, wenn ich jemanden zublinzeln, hat das irgendwas zu bedeuten. Aber was hat das eigentlich zu bedeuten? Und wenn ich könnte je nachdem, wie ich blinzle, diverse Nachrichten übertragen. Wir denken jetzt alle an Morsen, aber es geht auch noch schon viel einfacher. Es gibt auch Menschen, die damit schon ein Buch geschrieben haben. Mit solchen Geschichten fangen wir dann an. Das ist dann letzten Endes die Grundlage, um überhaupt Datenübertragung zu erklären. Ich könnte theoretisch auch ein Bild blinzeln. Das würde nur sehr, sehr lange dauern. Aber es könnte es theoretisch tun. Und das ist dann die Grundlage, um zum Beispiel darüber zu reden, wie das Internet funktioniert und so weiter. Und überhaupt QR-Codes, Barcodes an der Supermarktkasse macht es Piep. Und dann haben wir ganz viele Unterrichtsreihen schon sind am Anfang des Paketes, für die man gar keine Technik braucht, sondern wo es eher mit Papier und Pappe oder auch gar keinen Materialien arbeiten, bevor es dann irgendwann auch natürlich zum Programmieren kommt. Aber es soll auf jeden Fall sozusagen zum Wegunterrichten ist, dass man lädt sich's runter, druckt es vielleicht aus, gegebenenfalls liest sich als Unterrichtskraft durch. Und kann damit so die Idee und auch so die Praxis, denn das haben schon sehr, sehr viele Schulen ausprobiert, dann einfach am nächsten Tag in die Klasse gehen und hoffentlich tollen Unterricht machen. Man kann natürlich sich auch die andere Seite mal anschauen, Bianca, oder? Genau, ab wann ist es zu viel mit der Technik? Die gerade jetzt auch in Corona-Zeiten ist natürlich Digitalisierung auf dem Vormarsch und auch in den Schulen immer mehr, immer früher. Ich kann mir auch vorstellen, dass Eltern zu Hause sitzen und sagen, also wenn mein Kind jetzt schon den ganzen Tag in der Schule mit irgendwelchen Medien rumdaddelt und das dann zu Hause so fortführt, wir leben jetzt noch nicht in der Zeit, wo wir uns darüber beschweren, dass die Kinder zu viel draußen sind. Wann ist es zu viel und gibt es da Suchtpotenzial? Ja, natürlich gibt es da Suchtpotenzial, aber mir ist immer ganz wichtig, dass man das trennt. Wir haben hier einen Unterricht, den Unterricht, den ich vertrete, der geht halt über das Digitale. Dazu nutzen wir natürlich auch manchmal digitale Artefakte, um das zu erläutern. Das ist so ein bisschen wie mit dem Chemieunterricht. Der ist dafür da, dass ich die chemischen Zusammenhänge in der Welt verstehe. Das kann ich nicht, wenn ich die Chemie komplett weglasse. Das heißt, ich muss auch mal ein chemisches Experiment machen, mal mit Chemikalien handhaben, um das zu verstehen. Und so in dem Zusammenhang ist es auch mit der Informatik. Ich muss auch mal natürlich dieses Gerät analysieren und es dazu auch benutzen. Und ich muss auch mal programmieren. Aber das bedeutet nicht, dass ich dann das ständig 24/7 quasi benutzen muss. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich bin auch keine Suchtforscherin, Sozialisationsforscherin, was so Technik-Sozialisation von Kindern angeht. Das mache ich nicht. Das machen andere viel besser. Aber natürlich ist es auch, sozusagen bin ich ja auch hoffentlich ein vernünftiger Mensch und finde, dass es natürlich da ungesteuerten Konsum nicht geben sollte. Das ist auch immer etwas, was wir uns Informatiker und Informatikerinnen immer so ein bisschen ausgesetzt fühlen, dass man uns gleichzeitig immer die ganze Zeit unterstellt oder so ein bisschen unterstellt, dass wir den 100-prozentigen Technikeinsatz propagieren. Das ist nicht der Fall. Ja, also ich habe ja auch schon erzählt, viele von den Unterrichtsmaterialien kommen auch komplett ohne Technik aus. Das Einzige, was man dazu braucht, ist vielleicht ein Drucker fürs Arbeitsblatt. Ja, das ist, glaube ich, noch in vielen Köpfen so drin, dass Informatikunterricht heißt, ich setze mich vor einen Computer und mache irgendwas. Aber dass es eben nicht nur mit, sondern auch über ist, das willst du ja im großen Maßstab hier transformieren im Prinzip und dann von den Kleinen zu den Großen bringen. Genau, ich denke, das ist halt auch, das ist eben auch, ich muss eben auch das Ganze verstehen, um mich am Ende auch vernünftig dagegen wehren zu können. Also Informatikunterricht ist ja nicht nur was für Technikbegeisterte, sondern es ist ja auch gerade für Menschen, die das kritisch hinterfragen, die brauchen auch das Hintergrundwissen. Also ich mache das auch immer wieder Chemiebeispiele, also in dem Fall jetzt mal Radioaktivität. Ich kann mich nur vernünftig gegen Atomkraft wehren, wenn ich auch weiß, was Radioaktivität ist und was es alles anrichten kann, wenn ich das verstanden habe. Mit der Halbwertszeit zum Beispiel, ne? Dass es irgendwie nicht einfach mal eben schnell verbuddelt und dann weg ist, sondern das kann ich erst verstehen, wenn ich auch naturwissenschaftliche Bildung genossen habe. Und so ist es eben auch mit der Technik. Ich kann mich nur vernünftig gegen meinetwegen auch große IT-Konzerne vielleicht ansatzweise wären, wenn ich auch weiß, wie das alles funktioniert, wo die Daten überhaupt sind, die ich vielleicht schützen will. Wenn ich gar nicht weiß, wo die gelagert werden, dann kann ich es auch schlecht kontrollieren. Das hat eben auch mit Mündigkeit zu tun. Mündigkeit ist eben, dass man sich seines Verstandes ohne die Leitung einer Maschine oder eines anderen Menschen bedient und dann brauche ich eben das Hintergrundwissen dafür. Genau diese Mündigkeit soll natürlich unter anderem die Schule herstellen, oder vor allem die Schule. Ich würde dich fragen, wie für dich die Schule von morgen aussieht. Es werden ja sich sehr, sehr viele Dinge verändern. Ja, also die Schule von morgen, wenn man die ganz optisch betrachtet, werden natürlich die Gebäude so ähnlich aussehen, wie sie heute auch aussehen. Schulgebäude werden ja schon seit Hunderten von Jahren gebaut und haben natürlich immer auch einen Effekt auf den Unterricht. Und sozusagen der Unterricht bestimmt, wie ein Gebäude aussieht. Das ist immer nur in besonderen Glücksfällen so, wenn man Gebäude umgebaut wird. Das sieht man an einigen Stellen tatsächlich, dass sozusagen von der Optik her die Schulen auch anders aussehen. Insofern, also sozusagen im Klassenraum, wenn man reinkommt, auch man sich erstmal doch eher fragt, wo ist denn hier eigentlich vorne? Ne, daran merkt man das. Das ist tatsächlich hier mal eine kleine Ecke, da irgendwie viele Gruppen und kleine Einzelarbeitsplätze auch gibt und wo viel individueller gearbeitet wird. Das wäre so ein Merkmal, an dem ich erkennen kann, wie eine Schule von morgen aussieht. Dann ist sie natürlich auch vernünftig ausgestattet. Ich finde, wir verwalten immer in Deutschland so einen Mangel. Und dass man sich gut fühlt, nur sozusagen, dass es irgendwie so eine Art Belohnung ist, dass man vernünftig ausgestattet ist, das muss aufhören. Ne? Allein schon die Tatsache, dass Lehrkräfte kein Dienstgerät haben und auch keine Dienst-E-Mail-Adresse, sondern sich das irgendwie selber zusammensuchen müssen oder jede Schule das irgendwie selber organisieren muss, das ist eigentlich unhaltbar. Also Ich wünsche mir sozusagen, die Schule von morgen diskutiert einfach nicht mehr darüber, sondern es läuft. Das ist so das, was sozusagen diese Grundvoraussetzungen wie Strom, Wasser, ich rede ja auch nicht die ganze Zeit über die Stromleitung in der Schule oder den Wasserhahn. Ne, das ist Ja. schlimm genug, dass wir über die Toiletten in den Schulen reden. Also das sind Dinge, es muss genauso selbstverständlich sein, wie andere Alltagsgüter auch. Das ist es. Und natürlich in der Schule von morgen gibt es ganz natürlich auch für Informatik eine Note. Es kommt normal im Stundenplan vor. Ich denke, die Fächer werden wir so schnell nicht abschaffen. Man wird zwar schon Themen interdisziplinärer miteinander unterrichten, aber es wird nach wie vor erstmal eine Weile noch Fächer geben. Und bis dahin wird es und soll es dann auch das Schulfach Informatik geben. Das wird jetzt auch ja sowieso in Niedersachsen in Klasse 9 und 10 erstmal eingeführt. Und in der Schule von morgen, würde ich sagen, haben wir auch Ansätze davon, spätestens ab der 5. auf dem Stundenplan und vielleicht auch schon vielleicht in Themenblöcken innerhalb von Sachunterricht oder so in der Grundschule. Glaubst du denn, dass Corona den Nebeneffekt jetzt hatte in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, dass diese Digitalisierung der Bildung vielleicht etwas schneller vonstatten geht? Ja, unbedingt. Ja, ich glaube, dass die Corona-Zeit und auch die zweite Welle und wie viele Wellen auch uns noch ereilen, durchaus einen positiven Effekt auf die Schule haben. Denn wir alle haben jetzt das Gefühl, es muss was passieren. Das Gefühl hatten vorher auch schon viele, aber jetzt sind es alle. Ich glaube, alle haben jetzt, alle, die irgendwie mit Schule und Bildung zu tun haben, auch die Politikerinnen und Politiker haben gemerkt, vielleicht auch an ihren eigenen Kindern, wie schlimm es um die Schule geht, was in den letzten 30 Jahren eigentlich verschlafen wurde. Und immer wenn Menschen gleichzeitig einen Mangel feststellen, dann kann tatsächlich was bewegt werden, weil dann wird nämlich nicht mehr der schwarze Peter von A nach B verschoben, sondern dann können alle gleichzeitig handeln. Das ist die große Chance, die diese Krise mit sich bringt und wo ich fest davon überzeugt bin, dass sie auch einen Schub gibt. Dass wir jetzt alle, also es ist wirklich mit ganzem Engagement, die so ein starres System wie Bund, Länder, Kommunen, einzelne Schulen und so weiter und diverse Kooperationsverbote, die so alles mit sich bringt. Aber alles, was da möglich ist, glaube ich, das wird gerade getan. Davon bin ich fest überzeugt. Und das wird, man wird auf jeden Fall gestärkt rausgehen und auch gestärkter, als wenn man es einfach hätte durchlaufen lassen und die Krise nicht geschehen wäre. Insbesondere haben auch die Lehrkräfte, glaube ich, gerade alle gemerkt, dass sie ja doch nicht nur gemerkt, dass sie was tun müssten, sondern auch die Chance gehabt, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mit Kolleginnen und Kollegen zusammen gerade sich auf den Weg zu machen. Dass sie das nicht immer als Einzelkämpfer tun, sondern vielleicht im ganzen Kollegium gleichzeitig etwas bewegt wird. Ja, ein Plädoyer für die Zusammenarbeit in der Digitalisierung der Bildung. Ich glaube, das ist ein ziemlich perfektes Schlusswort, Bianca, Genau, oder? die Chance nehmen aus der Krise heraus. Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Genau, vielen Dank, Ira, dass du heute bei uns warst für unsere Premierenfolge. Und vielleicht sei an dieser Stelle nochmal gesagt, wem das jetzt noch nicht gereicht hat und wer gerne noch mehr von Ira hören würde. Dem sei gesagt, sie ist auf Twitter zu finden, unter anderem. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wurde präsentiert vom Netzwerk Wissenschaftskommunikation. Zu dieser Kooperation gehören unter anderem die Jade Hochschule, die Universität Oldenburg, das Schlaue Haus, das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und das Oldenburger Energiecluster.